Erster Jahwe ist mein Hirte. Ich werde alles haben, was ich brauche. Zweiter, er lässt mich auf grünen Wiesen ruhen. Er führt mich zu ruhigem Wasser. Dritter, er gibt meiner Seele neue Kraft. Er führt mich auf den richtigen Wegen, weil er gut ist. Vierter, auch wenn ich durch ein dunkles Tal gehe, habe ich keine Angst. Du bist bei mir. Dein Hirtenstab und dein Stock trösten mich. Fünfter, du bereitest einen Tisch für mich, obwohl meine Feinde zusehen. Du salbst meinen Kopf mit Öl. Mein Becher ist sehr voll. Sechster, nur Gutes und Freundlichkeit werden mir mein ganzes Leben lang folgen. Ich werde für immer im Haus von Jahwe wohnen.